sing deinem Herrn, sing deinem Herrn, sing ihm, sing ihm, sing ihm, sagt Yeshua. Dir heute Morgen begegnen. Weißt du, dir ganz persönlich will er heute Morgen begegnen. Er will deinem Herzen begegnen. Weißt du, dein Herz, es wirklich soll im selben Herzschlag sein mit dem deines Vaters, und er will dir begegnen heute Morgen. Und vielleicht bist du gekommen und du hast eine gewisse Erwartung an Gott. Vielleicht hast du irgendwelche Nöte, vielleicht hast du irgendwelche Krankheiten, ja, und du hast eine gewisse Erwartung, oder du hast vielleicht eine positive Erwartung und glaubst dem Herrn für eine bestimmte Sache. Aber weißt du, tu jetzt mal für einen ganz kurzen Augenblick, weißt du, tu einfach mal diese Erwartung weg und lass wirklich zu, dass dein Herrn dir persönlich begegnet. Weißt du, er liebt dich. Er liebt dich, weißt du, ohne Nöte, ohne irgendwelche Erwartungen. Lass wirklich zu, dass er dir persönlich begegnet, mit deinem Geist sich austauscht, wirklich dein Herz erfüllt. Weißt du, schau auf ihn, weißt du, für einen kurzen Moment. Das Lobpreisteam singt weiter, aber schau du wirklich für einen kurzen Moment auf deinen Vater und schau wirklich auf diese Verbindung. Danke, Herr. Vater, dass du jedem Einzelnen begegnest. Danke, Herr, jedem Einzelnen deiner Söhne, deiner Töchter. Ich danke dir, dass du jedem Einzelnen begegnest jetzt heute Morgen. Danke, Herr, wirklich für eine neue Füllung, Herr. Danke, Herr, was du alles bereithältst jetzt heute Morgen. Ich danke dir wirklich, dass wir gefüllt werden mit all dem, was du bereithältst. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Lass dich füllen. Weißt du, du musst dich nur öffnen. Du musst nichts tun. Du musst einfach nur dein Herz öffnen und wirklich dich vor Gott, vor Jesus stellen und sagen, hier bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. Sag ihm, hier bin ich. Danke, Herr. Danke, Herr. Also Jesus hat gesagt in Matthäus 6,33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Also, indem wir auf ihn schauen, indem wir uns auf ihn ausrichten. Weißt du, das ist der Schlüssel. In dem ist alles drin, in dem ist alles beinhaltet. Alles, was wir brauchen, alles, was wir wollen, ja, all das ist wirklich darin beinhaltet. In dieser Beziehung, in diesem Austausch mit unserem Vater, in dem wir wirklich auf ihn schauen, in dem wir uns das Reich Gottes wirklich bewusst machen, in dem wir diese himmlische Perspektive haben. In dem ist wirklich alles beinhaltet. Alles andere, heißt es, wird uns hinzugetan werden. Alles andere wird uns zufallen. Alles andere wird uns zufallen. Weißt du, Gott weiß genau, welche Nöte du hast. Gott weiß genau, auch welche Wünsche du hast, nach was du dich ausstreckst. Und er will dir begegnen. Er will diesen Nöten, er will diesem allen begegnen, aber er möchte, dass du zuallererst wirklich auf ihn schaust, auf ihn, auf deinen Vater, dass du auf ihn schaust und wirklich diese Beziehung mit ihm suchst und aus dieser Beziehung heraus lebst. Es geht wirklich nur um diese Beziehung. Es geht nur um diese Beziehung, weißt du, in dieser Beziehung füllt er dich. In dieser Beziehung, weißt du, da kannst du immer ganz neu tanken, weißt du, du kannst einfach ziehen, kannst dir all das ziehen, was du brauchst, ja. Alle Zeit kannst du dir das ziehen, ja. Wenn du Freude brauchst, dann ziehst du dir Freude. Wenn du Liebe brauchst, weißt du, zieh dir einfach die Dinge, zieh dir das, weißt du, jetzt, wenn du gekommen bist mit einer Erwartung heute Morgen, weißt du, dann ist jetzt die Zeit, dann streck dich nach diesen Dingen aus, ja. Streck dich gerade aus und sag, Herr, ich zieh mir das, ich weiß, im Himmel sind diese Sachen vorhanden, im Himmel steht alles zur Verfügung, ja. Weißt du, wenn du Gesundheit brauchst, streck dich aus nach dem. Wenn du Gott dir eine Vision gegeben hat für ein bestimmtes Projekt oder für eine bestimmte Sache, streck dich aus und zieh's dir runter heute Morgen. Weißt du, es ist alles da. In diesem himmlischen Raum ist alles da. Alles da. Zieh's dir. Zieh's dir. Zieh's dir. Weißt du, zieh's dir. Hol es dir runter. Greif hinein. Greif hinein und hol dir die Dinge herunter. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich habe noch eine bestimmte Sache gesehen, und zwar habe ich gesehen, wie aufgrund einer Fraktur, also ein Knochenbruch, der nicht richtig zusammengewachsen ist. Also ich habe einfach gesehen, wie da so ein richtiger Versatz drin war. Ja? Und ich meine, gut, es kommt manchmal vor, dass es passiert, aber bei dir ist es so, dass es dich wirklich weiterhin einschränkt. Also es sei es, dass du irgendwie dadurch Schmerzen hast oder dass du dadurch weiterhin in deiner Bewegung irgendwie eingeschränkt bist. Wenn dich das betrifft, dann melde dich ganz schnell. Ist hier heute Morgen jemand, bei dem das so ist? Ja, da drüben, genau. Komm nach vorne. Gibt es noch jemand? Genau, komm einfach hier rüber. Ja, super. Was ist bei dir? Meine Zehe. Die ist gebrochen gewesen, ist nicht richtig zusammengeheilt. Okay, alles klar. Welche Zehe ist es? Die vierte links, alles klar. Super. Und welche Einschränkung hast du dadurch? Lässt sich nicht mehr richtig beugen. Okay, also eine Bewegung eingeschränkt. Ja. Okay, super. Danke, Herr. Danke, Herr. Weißt du, streckt euch aus. Weißt du, Gott ist da. Gott ist da. Und ich danke dir, Herr, dass du diese Fraktur, all das, oder wo Schaden reingekommen ist, ich danke dir wirklich, dass du mit deiner kreierenden Kraft wirklich wirkst und das völlig wiederherstellst. Ich setze frei, Herr, dass dieser Zeh in die Schöpfungsordnung Gottes kommt, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass es ist, wie wenn die Fraktur nie gewesen wäre. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du wirkst. Danke, Herr. Danke, Herr, für völlige Wiederherstellung. Für völlige Wiederherstellung, Herr. Wir bedienen uns wirklich in diesem Baukasten, Herr, deinem himmlischen Baukasten. Und wir setzen wirklich den Zeh wieder vollständig frei. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Yes. Amen. Amen. Test es mal. Test es mal. Danke, Herr. Danke, Herr. Noch nicht? Okay. Okay. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für völlige Wiederherstellung, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ja, okay. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für völlige Wiederherstellung. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du den Zeh völlig wiederherstellst. Ich danke dir. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für völlige Wiederherstellung. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Es kommt vollständig in die göttliche Ordnung, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Test nochmal. Test nochmal. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke. Danke, Herr. Die Feldstellung ist noch da, das spüre ich, aber es ist... Ist noch was eingestellt? Es ist besser beweglich. Es ist besser beweglich. Amen, Amen. Danke, Herr. Danke, Herr. Und ich danke dir. Danke, Herr. Ich danke dir, dass du weiter drauf bist und dass wirklich völlig, völlig wiederhergestellt wird. Danke, Herr. Amen. Amen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich danke dir. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ja, weißt du, bleib wirklich jetzt weiter auf Zug. Bleib weiter auf Zug. Wenn wir jetzt gleich weitergehen, wenn du das Wort Gottes bekommst, dann bleib weiter auf Zug. Ja, denk an den Download. Ja, bleib weiter dran. Ja, und jetzt bekommst du das Wort Gottes von unserem Pastor. Ja, und zieh einfach weiter. Zieh weiter. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ja, zieh weiter. Zieh weiter von den Räumen der Herrlichkeit. Amen. Das ist ja gerade unser Thema, die Räume der Herrlichkeit. Streck dich einfach nochmal aus in die Räume der Herrlichkeit. Halleluja. Halleluja. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, Herr. Herr, wir danken dir, Herr, für das, was du für uns vorbereitet hast, heute Morgen hier, Herr. Wir danken dir, Herr, für dein mächtiges Wirken bereits hier in diesem Raum, Herr. Wir danken dir, dass deine Engel da sind, Herr. Wir danken dir, Herr, für die Wirksamkeiten, Herr, aus dem Haus des Vaters direkt, Herr. Herr, du hast gesagt, im Haus meines Vaters sind viele Räume. Viele Räume in der Herrlichkeit, viele Dimensionen, Dimensionen hinter den Dimensionen, Herr. Und wir sind heute Morgen hier, um hineinzutauchen, Herr, tiefer hineinzugehen, Herr. Herr, in die Räume der Herrlichkeit, Herr, tiefer hineinzugehen, Herr, in die Dimensionen des Geistes. Halleluja. Danke, Herr, dass du heute mit deiner Wirksamkeit jedem Einzelnen begegnest, genau da, wo er es braucht. Halleluja. Vielleicht brauchst du auch ein kreatives Wunder, so wie gerade das, was wir gerade erlebt haben. Vielleicht brauchst du ein kreatives Wunder mit Metallauflösung. Vielleicht brauchst du einen Durchbruch der Versöhnung in deiner Familie. Vielleicht brauchst du einen Durchbruch einfach der Gunst am Arbeitsplatz. Was auch immer es ist, was es sind unterschiedliche Wirksamkeiten, unterschiedliche Dimensionen. Und ich habe letzte Woche schon darüber gesprochen, über verschiedene Räume in der Herrlichkeit. Wie von euch haben empfangen letzte Woche aus den Räumen der Herrlichkeit? Halleluja, preist den Herrn. Die anderen waren alle nicht da, oder wie? Halleluja. Stimmt, du warst nicht da. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Aber über Livestream haben die Leute auch kräftig empfangen, habe ich mitbekommen. Es sind einige starke Zeugnisse gekommen. Zum Beispiel schreibt hier jemand über Livestream aus... ich weiß gar nicht woher, aber auf jeden Fall heißt sie Inge. Und sie hatte vor 9 Jahren einen Oberschenkelhalsbruch. Und dieser wurde mit einer dynamischen Hüftschraube, große Metallschraube, während einer OP fixiert. Nach der Heilphase und einer Reha war alles in Ordnung und ich war schmerzfrei. Seit einigen Wochen jedoch hatte ich Schmerzen im Oberschenkel, der Leiste bis in den Unterbauch hat es gezogen und ich konnte nicht mehr auf dem Bein stehen. Während des Gottesdienstes am Sonntag, dem 10. März, predigte Pastor Georg über die verschiedenen offenen Räume im Himmel. Die Predigt war so stark und ich habe mich eins gemacht und im Glauben meine Heilung für dieses kreative Wunder empfangen. Alle Ehre unserem Herrn. Kurze Zeit später waren alle Schmerzen weg und ich kann wieder alle Bewegungen machen. Danke für euren wundervollen Dienst. Halleluja. Amen. Es war der Raum der kreativen Wunder. Halleluja. Jemand schreibt aus dem Glory House, eine Glory House Teilnehmerin vermisst seit 2 Jahren ihren Autoschlüssel. Als Pastor Georg uns am Sonntag, das ist lang, ja, so lang das Auto in der Garage. Als Pastor Georg uns am Sonntag im Gottesdienst durch die verschiedenen himmlischen Räume führte, schien die Teilnehmerin im Raum der Rematerialisierung verlorener Gegenstände gewesen zu sein. Denn am Montag tauchte ihr Autoschlüssel plötzlich auf dem Sofa im Wohnzimmer auf. Halleluja. Amen. Sag mal, preist den Herrn. Und hier von der Svetlana, sie schreibt, das ist auch stark. Als wir am Sonntag durch die Räume gingen, war ich in einem Raum, in dem ich Engel durch die Wände gehen sah. Ich ging mit ihnen und auf der anderen Seite der Wand war ich an einem anderen Ort. Ich nannte diesen Raum Ortswechsel. Nachdem, wie sie es nachher beschreibt, würde ich es eigentlich fast den Raum der Versetzung nennen im Geist. Die Engel sagten mir, dass ich diesen Raum oft benutzen würde. Als ich nach dem Gottesdienst nach Hause fuhr, checkte ich meine E-Mails und WhatsApp-Nachrichten und erhielt eine Nachricht aus der Ukraine. Eine Familie aus dem Glory House Osterburgen war in die Ukraine gereist, um ihre Eltern zu besuchen. Der 12-jährige Sohn war mit seinen Freunden unterwegs und berührte eine unter Strom stehende Eisenbahn. Der Sohn berührte die Eisenbahn und der Strom von 10.000 Volt ging durch seinen Kopf, dann durch die linke Seite seines Körpers, durch sein Herz und später berichtete die Mutter, dass die Ärzte Löcher durch die Organe sahen, durch die der Strom ging und der Strom trat durch beide Knie aus und verbrannte die Haut an verschiedenen Stellen des Körpers vollständig. Also sehr schwere Verbrennungen. Er wurde bewusstlos ins Krankenhaus gebracht. Ich ging in den Raum Ortswechsel, oder ich würde sagen Versetzung, und war sofort auf der Intensivstation, wo ich den Sohn sah. Ich legte meine Hände auf verschiedene Stellen und befahl, dass das Leben in diesem Körper regiert und die inneren Organe vollständig geheilt und in die göttliche Ordnung gebracht werden. Ich prophezeite über seine Zukunft. Halleluja. Dann kam mir der Gedanke, dass mit ihm alles gut werden würde. So schrieb ich auch an seine Mutter und bat sie mir zu schreiben, wie es ihrem Sohn geht. Am nächsten Morgen hatte ich noch keine Nachricht von ihr und kurz vor 8 Uhr war ich wieder auf der Intensivstation. Ich sprach seinen Namen und plötzlich öffnete er die Augen und sah mich an. Dann schrieb ich an seine Mutter und fragte, ob ihr Sohn schon wach sei. 15 Minuten später schrieb die Mutter, dass ihr Sohn wach ist und die Ärzte ihn untersuchen. Später schrieb sie, jetzt pass auf, dass die Ärzte selbst zugegeben haben, dass es ein Wunder ist. Seine inneren Organe sind in Ordnung, nur die Spuren, wo der Strom eingedrungen ist, sind geblieben. Ein Arzt hat den Eltern gesagt, dass sie Gott für so ein Wunder danken müssen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn im Geist. Amen. Und dann vor 3 Tagen, also jetzt dann im Lauf der Woche, erhielt ich abends eine Nachricht von einer Frau, deren Enkel im Krankenhaus lag und am Blinddarm operiert wurde. Während der Operation stellten die Ärzte Zysten im Magen-Darm fest. Sie bat um Gebet. Ich ging in den Ortswechselraum oder Versetzung, besuchte den Jungen im Krankenhaus, legte meine Hände auf ihn und setzte die Auflösung der Zysten frei. Heute Morgen erhielt ich von der Oma des Jungen die Nachricht, dass bei einer MRT-Untersuchung keine Zysten mehr gefunden wurden. Halleluja, für Jesus ist alles möglich. Amen. Halleluja. Wie viele von euch wollen in den Raum der Versetzung im Geist gehen? Halleluja, wo du Menschen dienen kannst, bei denen du vielleicht nicht live sein kannst, aber die einfach deinen Dienst brauchen. Halleluja. Vater, wir danken dir, Herr, all die Räume, Herr, aus denen wir die Zeugnisse gehört haben, Herr. Das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung, Herr. Und wir können ziehen, Herr, von diesen Räumen, Herr. Wir können ziehen, Herr, aus dem Raum der Versetzung. Wir können ziehen aus dem Raum einfach der Wiederbringung von verlorenen Gegenständen. Wir brauchen keinen heiligen Antonius oder irgendwas, Herr, sondern wir können ziehen, Herr, aus dem Raum des Geistes, Herr. Danke, Jesus, Herr. Wir können ziehen vom Raum der kreativen Wunder, Herr. Halleluja, Herr. Wir können ziehen von den Räumen der Herrlichkeit, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass der Himmel offen ist, Herr. Danke, Herr, dass die Herrlichkeit Gottes hier ist heute Morgen. Wir preisen dich dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen und Amen und Amen. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, die Räume sind offen für dich. Halleluja. Und ihr Lieben, heute Morgen möchte ich spezifisch, das hat mir der Heilige Geist aufs Herz gelegt, heute Morgen möchte ich spezifisch über einen speziellen Raum im Geist sprechen, den du tatsächlich, auch wenn du es vielleicht nicht auf den ersten Blick siehst, den du tatsächlich im Thronsaal Gottes siehst. Wie von euch kennen die Bibelstelle Offenbarung 4, Offenbarung 5, Gott sitzt auf dem Thron im Himmel. Und vom Thron oder vor dem Thron sind was? Die 7 Geister Gottes. Wer von euch kennt die 7 Geister Gottes? Jesaja 11, Vers 2 werden sich geschrieben, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verständnisses, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn. Das sind die sieben Geister Gottes. Amen. Und einer dieser sieben Geister Gottes, und das glaube ich, ist ein Raum in der Herrlichkeit, weil diese sieben Räume öffnen sich im Thronsaal Gottes, sind diese sieben Dimensionen, diese sieben Wirksamkeiten. Und einer dieser sieben Geister Gottes, die ich gerade genannt habe, ist der Geist der Kraft. Sag mal, der Geist der Kraft. Und ihr Lieben, dieser Geist der Kraft, ich glaube, dieser Geist der Kraft ist nicht einfach nur Kraft im Sinne von Bumm, sondern dieser Geist der Kraft ist dieser Geist der Kraft, von dem in 2. Timotheus 1, Vers 7 die Rede ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Sag mal, nicht der Furchtsamkeit. Er hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern was? Der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Mit anderen Worten, der Geist der Kraft ist das Gegenteil vom Geist der Furchtsamkeit. Amen. Man könnte ihn, meiner Ansicht nach, man könnte ihn auch den Geist der Kühnheit nennen. Man könnte ihn den Geist nennen, der einfach, egal was dich einschüchtern will, egal was dich deckeln will, egal welches Hindernis gegen dich kommen will, egal welcher Umstand sich vor dir erheben will, er gibt dir die Power, die Kraft, ohne Furcht durchzugehen und zu überwinden. Amen. Halleluja. Wie von euch sind bereit für diesen Geist? So, Halleluja, 7, 8, Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja. Preis den Herrn. Ihr Lieben, dieser Geist wird in der Bibel immer wieder beschrieben. Er zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel. Wir sehen ihn eigentlich bereits im Alten Testament vorgeschattet. Wenn wir uns das anschauen, wir sehen zum Beispiel, dass Gott in Josua 1, Vers 9, in Josua diesen Geist anfacht, damit er das Land einnehmen kann. Er facht ihn an, immer wieder, indem er ihm dreimal sagt, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Amen. Der Geist der Kraft war auf Josua und im Geist der Kraft konnte er Jericho einnehmen. Im Geist der Kraft fielen die Mauern Jerichos ohne einen, ja, ich habe beinahe gesagt einen Schuss, aber damals haben sie noch nicht geschossen, sondern da haben sie mehr mit Schwertern und so weiter. Aber wie auch immer, ohne eine Kampfhandlung fielen die Mauern Jerichos, weil der Geist der Kraft auf Josua war. Amen. Halleluja. David gegen Goliath. Was war das? 5 kleine Steinchen gegen einen Riesen. Es war auf jeden Fall nicht natürliche Kraft. Es war nicht natürliche Fähigkeit, ohne Rüstung. Es war der Geist der Kraft. Gott hatte David nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Halleluja. Preist den Herrn. Wenn wir uns 4. Mose 13, und da will ich mal mit euch reingehen, 4. Mose 13 anschauen, dann sehen wir, wie dieser Geist wirkt im Unterschied zum gegenteiligen Geist, also dem Geist der Einschüchterung und dem Geist der Furcht. Ja, 4. Mose, Kapitel 13, Vers 1 bis 3. Das ist die Geschichte, wo Mose die 12 Kundschafter aussendet. Ja, für jeden Stamm aus Israel einen Kundschafter in das verheißene Land, um zu sehen, wie es im verheißenen Land aussieht und was Sache ist. Und da heißt es, und der Herr redete zu Mose und sprach, sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Söhnen Israel gebe. Je einen Mann für den Stamm seiner Väter sollt ihr aussenden, jeder ein Fürst unter ihnen. Und Mose sandte sie aus der Wüste Paran nach dem Befehl des Herrn, alle Männer, die Häupter der Söhne Israel waren. Und dann springen wir ein bisschen weiter, weil dann kommen die ganzen Namen und so weiter, das ist jetzt nicht wichtig, sondern wir gehen weiter in Vers 21, heißt es, und sie zogen hinauf und kundschafteten das Land aus, von der Wüste Zin bis Rehob, von wo man nach Hamat geht. Und sie zogen an der Südseite hinauf und kamen bis Hebron, und dort waren Ahinam, Sheshai und Talmai, die Söhne Enaks, also die Riesen, Söhne Enaks sind immer die Riesen. Hebron aber war 7 Jahre vor Zoan in Ägypten erbaut worden und so weiter. Und dann heißt es Vers 25, und sie kehrten am Ende, beziehungsweise halt, eins ist noch wichtig, Vers 23, und sie kamen in das Tal Eschkol und schnitten dort eine Weinranke mit nur einer Traube ab. Das ist der Hammer. eine Traube und sie trugen sie zu zweit an einer Stange. Das ist eine Ernte, du. Eine einzelne Traube zu zweit an einer Stange, auch Granatäpfel und Feigen. Mit anderen Worten, was stellten sie fest? Sie stellten fest, dass das Land sehr, sehr fruchtbar war. Sag mal, sehr fruchtbar. Und dann heißt es Vers 26, und sie gingen hin und kamen zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Also, mit anderen Worten, sie sagten, wow. Wow, die Frucht ist sehr gut. Und sie erzählten ihm und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über. Und das ist seine Frucht. Und jetzt kommt's, jetzt kommt dieser Geist. Und ich sag dir, das ist ein Geist, der, ich glaube, dass der gerade in dieser Zeit sehr stark unterwegs ist. Gerade auch in Deutschland, ich glaube, das ist in Österreich und Schweiz nicht anders, in Europa insgesamt. Weil dann kommt nämlich dieser Geist, Und der beginnt durch diese, in dem Fall 10 Kundschafter, weil Josua und Kaleb, von ihnen heißt es, in ihnen war ein anderer Geist, heißt es in 4. Mose 14. Aber in diesen 10 Kundschaftern, da kam dieser Geist rein und sie sagten, allerdings, das ist immer typisch, allerdings, Gott hat gesagt, es ist sehr gut, aber, der Abergeist. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks, also die Riesen, haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Lande des Südens und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter und alle anderen Iter wohnen auf dem Gebirge und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Und dann springt Kaleb auf, in dem ein anderer Geist war und er beschwichtigt das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Das ist der Geist der Kraft. Amen. Jetzt geht's weiter. Der andere Geist legt noch mal eine Schippe drauf. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Es ist typisch für diesen Geist, er übertreibt immer. Amen, maßlos übertrieben. Keiner wurde gefressen von ihnen dort. Aber sie übertreiben, weil der Geist der Angst übertreibt immer das Problem. Er übertreibt es, ja, er bläst es auf. Er sagt, es ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen hatten, alles Volk, immer übertrieben, ja, alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Dabei waren nur ein paar Söhne Enaks. Ja, aber alles, übertreiben. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Amen. Hast du dich schon mal wie eine Heuschrecke gefühlt angesichts eines Umstands in deinem Leben, angesichts einer Herausforderung, angesichts einer Macht, die gegen dich gekommen ist? Hast du dich schon mal wie eine Heuschrecke gefühlt? Sei ehrlich. Amen. Also ich glaube, jedem von uns geht es mal so im Natürlichen, dass man sich so fühlt. Aber hier ist es so, dass diese 10 Kundschafter von einem Geist übernommen werden. Ich nenne ihn den Geist der Einschüchterung. Ich nenne ihn den Geist der Furchtsamkeit. Und sie beginnen, das Volk mit diesem Geist zu infiltrieren. Und die Konsequenz ist 4. Mose 14,1, Rebellion und Depression im Volk. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron. Rebellion. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben. Jammergeist. Oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Selbstmitleid. Wozu bringt uns der Herr in dieses Land? Damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden, wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Früher war alles besser, alles schöner. Oh, wären wir doch nie aufgebrochen mit dem Herrn. Und sie sagten einer zu dem anderen, lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. So entschieden waren sie. Das war der Geist. Amen. Wir sehen diesen Geist an verschiedenen Stellen der Bibel immer wieder auf verschiedene Arten und Weisen wirken. Schau dir den Propheten Elia an. Als zweites Beispiel. Elia war ein starker Mann. War ein Mann, der wirklich im Geist der Kraft unterwegs war, am Karmel. Ja, er forderte die Propheten Baals heraus. Er sagte, hey, kippt noch Wasser auf mein Opfer und wir wollen doch sehen, ob mein Gott nicht mit Feuer antwortet. Der war echt kühn. Und als sie es gemacht haben und er sozusagen den Wettbewerb gewonnen hat, hat er sich auch nicht lumpen lassen, sondern hat gleich mal ein paar hundert Propheten des Baal mit dem Schwert erschlagen. Also das war durchaus ein Mann, der nicht zimperlich war. Dem würdest du, wenn du ihn so am Karmel getroffen hättest, sicherlich nicht den Geist der Furchtsamkeit vorwerfen. Amen. Und doch heißt es in 1. Könige 19, Vers 1, und nachdem Elia die Propheten des Baal geschlachtet hatte, heißt es, und Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Also der Propheten des Baal, die alle tot sind. Und jetzt kommt's. Vers 3. Da stand der gewaltige Mann Gottes auf in Kühnheit und Kraft. Leider nein. Vers 3. Wie heißt es da? Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört. Interessant. Weißt du, das war kein Mann, der von Natur aus zur Schwäche veranlagt war. Das war kein Mann, der von Natur aus zum Eingeschüchtertsein neigte. Und doch gibt es da offensichtlich einen Geist, manche nennen ihn einfach in Memoriam dieser Königin, sie nennen ihn den Geist der Isabel, wie auch immer du ihn nennen möchtest, aber es ist ein Geist der Einschüchterung, ein Geist der Bedrohung, der offensichtlich zu bestimmten Zeiten so stark auf Menschen kommen kann, dass obwohl sie gerade gestern noch den größten Sieg für den Herrn errungen haben, heute sitzen sie schon eingeschüchtert in der Ecke. Amen, es ist ein Geist. Sagen wir, es ist ein Geist. Mhm. Und dieser Geist muss überwunden werden. Amen. Und dieser Geist kann durch unterschiedliche Dinge wirken. Hier wirkt er durch eine Königin. Im anderen Fall wirkt er durch etwas, was die Kundschafter im verheißenen Land gesehen hatten. Durch irgendwelche Riesen, die sie gesehen hatten. Durch irgendwelche, was ist ein Geist? Er kann wirken durch eine Diagnose in deinem Leben. Er kann wirken durch etwas, was dein Chef gesagt hat. Er kann wirken durch etwas, was deine Ehefrau oder dein Ehemann dir gesagt hat. Es kann wirken durch irgendwas, was deine Kinder dir gesagt haben. Er kann wirken durch irgendetwas, was einfach im Luftraum ist, wo du plötzlich morgens aufwachst und sagst, boah, was ist das für ein Gewicht auf mir? Amen? Hat irgendjemand hier im Raum schon mal irgendwann mal vielleicht vor 87 Jahren mit diesem Geist zu tun gehabt? Okay, also dann bin ich ja doch richtig. Dann weiß ich, es ist die richtige Botschaft. Selbst wenn du jetzt gerade in diesem Moment nicht damit zu tun hast, wird sie dir helfen, wenn du damit zu tun kriegst. Weil ich glaube, das ist ein Geist. Das ist ein Geist übrigens auch gerade jetzt in dieser Zeit in Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa insgesamt. Ein Geist der Einschüchterung in Bezug auf Christen auch ganz speziell. Sie wollen, oder dieser Geist will, dass das, wofür Christen stehen, möglichst mundtot gemacht wird. Weil es in manche Dinge nicht reinpasst. Wenn zum Beispiel Christen konsequent sagen von der Bibel, wir stehen zum Schutz des Lebens von der Empfängnis bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott einen Menschen nach Hause holt, ja, dann passt es nicht in die Zeit und dann will dieser Geist Christen einschüchtern, ihren Mund nicht aufzumachen. Amen. Oder wenn es darum geht, einfach Kinder in der Schule oder schon im Kindergarten mit sexuellen Inhalten zu konfrontieren, die nicht für sie bestimmt sind eigentlich, gemäß dem Plan Gottes, dann will dieser Geist einschüchtern und will Eltern sagen, du kannst doch nicht so rückständig sein und überhaupt im Namen von Vielfalt und im Namen von Antidiskriminierung und so weiter. Und dieser Geist will die Stimme der Wahrheit und die Stimme der Klarheit Gottes zum Verstummen bringen. Amen. Dieser Geist will dich auch davon abhalten, das Evangelium zu verkünden. Wenn du mit einem Menschen redest, Ja, weißt du, wann ist die gute Zeit, das Evangelium einem Menschen zu verkünden? Eigentlich immer dann, wenn du mit jemandem ein bisschen näher ins Gespräch kommst. Aber da gibt es diesen Geist, der dir sagen will, oh nein, jetzt nicht, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, der wird total sauer sein, es wird total nach hinten losgehen. Sein Geist. Er versucht dich einzuschüchtern, er sagt dir, du weißt doch gar nicht, was du sagen sollst, überhaupt, du hast gar kein powerfules Zeugnis, du wurdest nicht von Drogen befreit, was willst du ihm erzählen? Amen. Ist der Geist der Einschüchterung. Oder eben durch Umstände oder durch Dinge, durch Strukturen, durch Mobbing. Mobbing ist zum Beispiel so ein Geist. Amen. Mobbing ist genau dieser Geist. Was war das, was Isabel gemacht hat mit Elia? Sie hat ihn versucht zu mobben. Morgen um diese Zeit. Ja, so in der Schule mit den Kindern. Morgen, pass nur auf, wenn du morgen nach Hause gehst, dann werden wir auf dich warten auf deinem Schulweg. Amen. Das ist der Geist. Nenn ihn den Geist der Isabel, nenn ihn den Geist der Einschüchterung, wie auch immer. Dieser Geist versucht zu deckeln und manchmal weißt du gar nicht, warum du gedeckelt bist, aber da ist dieser Geist, weißt du, weil es ein Geist im Luftraum ist über unserem Land. Aber ich sag dir, Jesus Christus hat diesen Geist besiegt. Amen. Halleluja. Wir sind nicht bestimmt für diesen Geist, sondern wir sind bestimmt für einen anderen Geist. Amen. Jesaja 61, Vers 1 bis 3 ist von dem Geist die Rede, der auf Jesus war und den er für uns bestimmt hat. Das ist der Geist, für den wir bestimmt sind. Ja, wo er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag des Ausgleichs für unseren Gott. Und jetzt kommt's. Zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck oder ein Diadem der Schönheit statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer. Und jetzt lese ich in der erweiterten Übersetzung, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten, schweren, beladenen und versagenden Geistes. Da hast du es. Das ist die erweiterte Übersetzung, okay? Da sind ein paar Worte dazu. Ja, in der Elberfelder heißt es einfach der verzagte Geist, aber du kannst den verzagten Geist noch ein bisschen detaillierter ausfüllen. Ein schwerer, beladener, versagender Geist, der dir das Gefühl gibt, du bist voll am Versagen und du kannst es nicht verhindern. Genau das ist es. Das hat Isabel Elia gesagt. Obwohl du die Propheten geschlachtet hast am Karmel, am Ende wirst du als Versager enden. Amen. Und was sagst du? Nicht mein Geist. Amen. Schau, auch die Apostel, jetzt gehen wir ins Neue Testament, weil du sagst, ja, ist ja alles im Alten Testament, was interessiert mich das? Nein, das Alte Testament sind super Vorschatten für das Neue Testament. Aber auch im Neuen Testament sehen wir den gleichen Geist, wie er versucht, die Gemeinde Jesu einzuschüchtern und aufzuhalten in ihrer Bestimmung. Und wir sehen das gleich, nachdem Petrus den Lahmen an der schönen Pforte aufgerichtet hat. Ja, also ein gewaltiges Wunder ist passiert. Und sofort werden die hohen Priester aufmerksam und sagen, wow, was ist da los? Das müssen wir stoppen. Und was machen sie? Sie verhaften den Petrus und mit ein paar anderen Aposteln, verhaften sie und sie versuchen sie einzuschüchtern. Das heißt in Apostelgeschichte 4, Vers 13, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen, die Freimütigkeit, was sahen sie? Den Geist der Kühnheit, den Geist der Kraft. Amen. Sie sahen diesen Geist. Als sie diesen Geist des Petrus und Johannes sahen, und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Woran erkennt man, dass ein Mensch mit Jesus gewesen ist? An der Kühnheit. Amen. Als sie aber die Freimütigkeit sahen. An der Kühnheit sieht man, ob jemand mit Jesus gewesen ist. An der Kühnheit kannst du sehen, ob jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt ist oder nicht. Im entscheidenden Moment, du kannst es sehen, ist jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt, dann wird er in Kühnheit agieren. Amen. Petrus, Apostelgeschichte 2, in Kühnheit ist er aufgestanden, nachdem er mit dem Heiligen Geist gefüllt war. Davor waren sie eingeschüchtert. In dem Moment, wo du mit dem Heiligen Geist gefüllt wirst, und heute, ihr Lieben, wollen wir gefüllt werden mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist der Kraft. Wir wollen aus dem Raum des Geistes der Kraft und der Kühnheit ziehen, weil er will uns erfüllen mit diesem Geist. Weil wenn du erfüllt bist mit diesem Geist, dann sieht die Welt, wow, das ist was anderes. Der ist von einem anderen Stern. Und das ist nicht der schlechteste Stern. Sondern es ist der Stern des Reiches Gottes. Es ist der Planet Himmel. Von dem kommen sie. Und das sahen sie damals. Und dann heißt es da weiter von den hohen Priestern, sie sahen den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen und sie konnten nichts dagegen sagen. Und dann haben sie überlegt miteinander und haben gesagt, was sollen wir diesen Menschen tun? Denn dass wirklich ein deutliches Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen offenbar, die zu Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber, und jetzt kommt wieder der Geist, aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet werde, wollen wir sie bedrohen. Da hast du es, bedrohen. Dieser Geist arbeitet mit Einschüchterung, mit Bedrohung. Wollen wir sie bedrohen? Wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehst, dann kriegst du Ärger mit mir. Hast du es schon mal erlebt? Es kann dein Nachbar sein. Es kann, was weiß ich, irgendjemand im Geschäftsleben, wo auch immer. Er bedroht dich. Er versucht dir zu signalisieren. Kein Schritt weiter. Sie bedrohten sie. Genau, wollen wir sie bedrohen? Und wie heißt es weiter? Dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Und als sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern noch zu lehren. Mit anderen Worten, mundtot. Nichts mehr sagen. Genau das will der Geist. Er will einfach, dass alle nur stromlinienförmig dahin laufen. Und dann wundern sich Menschen, wenn sie eines Tages aufwachen in einem System wie in Russland oder China oder Nordkorea oder sonst irgendwo. Amen. Und dann heißt es, Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott. Urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Das heißt, sie nahmen ihren Stand ein. Wie geht's weiter? Sie aber bedrohten sie noch mehr, Vers 21, und entließen sie, da sie nicht fanden, auf welche Weise sie bestrafen sollten, um des Volkes willen. Denn alle verherrlichten Gott, um dessen Willen, was geschehen war. Okay? Das ist der Geist. Das ist der Geist. Mit diesem Geist haben wir es zu tun. Wie überwinden wir diesen Geist? Amen. Mit dem gegenteiligen Geist, sagst du, ja? Amen. Wie sieht es aus? Wie sieht es aus? Ich sag dir mal zuerst, wie es nicht aussieht. Das hilft immer schon manchmal. Okay? Weil da gibt es die Bibel auch ein paar Tipps. Wie es nicht aussieht. Dazu habe ich dir eine Bibelstelle, Hebräer 10, Vers 38, folgende. Das ist, wie es nicht aussieht. Okay? Hebräer 10, 38, da heißt es, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Also erstes No-Go, Rückzug. Sag zu deinem Nachbarn, erstes No-Go, Rückzug. Rückzug ist das Gegenteil vom Geist des Glaubens. Okay, wir haben den Geist des Glaubens. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und ich sag dir etwas, auch wenn du vielleicht manchmal ein anderes Gefühl haben magst, aber zum Glauben gibt es keine Alternative. Also du kannst tausendmal aber sagen, du kannst sagen, aber ich kann das nicht, aber ich kann das nicht. Aber ich sag dir, zum Glauben gibt es keine Alternative. Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das heißt, zum Glauben gibt es keine Alternative, egal wie du dich fühlst. Du kannst mir 5 Stunden lang deine Geschichte erzählen, warum du dich fühlst, wie du dich fühlst. Aber unter dem Strich müssen wir uns einig sein, zum Glauben gibt es keine Alternative. Amen. Denn wer sich zurückzieht, wer eben mit anderen Worten seinen Stand im Glauben verlässt, heißt es hier, der tut das zum Verderben. Das heißt mit anderen Worten, das, wovor er sich zu schützen versucht, das, wo du dich entziehen versuchst, das kommt nur umso stärker auf dich. Wenn du aber widerstehst, dann wirst du erleben, wie Gott deine Kraft immer wieder erneuert. Schau dir Kaleb an. Schau dir Kaleb an. Also das war einer von denen, die widerstanden haben. Zwei waren es, genauer gesagt. Josua und Kaleb. In ihnen heißt es, war ein anderer Geist. Und schau ihn dir an. All die anderen, in denen nicht dieser Geist war, die im Geist des Rückzugs, im Geist der Einschüchterung verharrten, was war mit ihnen? Sie starben alle in der Wüste. Aber was war mit Kaleb? Du kannst es nachlesen nachher im Buch Josua, als sie das Land einnahm. Kaleb war am Ende 85 Jahre alt und es heißt, seine Kraft war noch genauso wie in seiner Jugend. Und mit 85 sagt er zu Josua, hey, gib mir das Gebirge, dass ich es einnehme und dort die Iter, die da wohnen, vertreibe. Amen. Und er tut es. Mit 85. Halleluja. Mit anderen Worten, seine Kraft ist nicht weniger geworden. Weißt du, dieser Geist will dir die Kraft rauben. Da ist ein Geist unterwegs, der Christen die Kraft rauben will. Er will Söhnen und Töchtern die Kraft rauben. Übrigens auch dir über Livestream, wenn du zuschaust. Auch dir versucht er die Kraft zu rauben. Aber ich sage dir, da gibt es einen Raum in der Herrlichkeit und da ist der Raum der Kraft. Da ist der Geist der Kraft. Da ist der Geist der Kühnheit. Da ist ein Geist, der dich zu mehr als einem Überwinder macht. Ein Geist des Glaubens, der dich nicht zurückweichen lässt. Amen. Und den zapfen wir an. Halleluja. Und jetzt zweiter Punkt, wie überwinden wir Einschüchterung nicht? Und das ist jetzt vielleicht nach dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, zunächst mal überraschend für dich. Wie du ihn nicht überwindest, ist, indem du einfach nur mit roher Gewalt draufhaust. Amen. Der Geist Isabels wird nicht mit roher Gewalt überwunden. Der Geist der Einschüchterung wird auch nicht nur mit roher Gewalt überwunden. Sacharja 4, Vers 6, nicht durch Heer, nicht durch menschliche Kraft, sondern durch meinen Geist ist der Sieg, spricht der Herr. Noch viel mehr im neuen Bund. Ja. Denk an die Jünger, die als Samaria sich gegen Jesus richtete, die dachten, okay, gut, wenn die nicht wollen, dann wollen wir umso mehr. Die waren voller Kühnheit, scheinbarer Kühnheit und sagten zu Jesus, komm, sollen wir nicht befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und einfach diese Städte vernichtet? Und Jesus hat gesagt, nein, vergesst nicht, wes Geistes Kind ihr seid. Elia, ist interessant. Elia begegnete Gott am Horeb in dieser Phase der Einschüchterung. Er begegnet Gott am Horeb. Und es ist interessant, Gott geht an ihm vorüber. Und das Erste, was kommt, ich muss immer gucken, wie die Reihenfolge war. Das Erste war der Sturmwind. Sturmwind. Und da ist die Felsen zerrissen und Gewalt, Sturmwind, ja. Und was heißt es? Aber der Herr war nicht im Sturmwind. Und dann kam nach dem Sturmwind kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Du hättest manchmal gerne ein Erdbeben. Sagst du, sitzt mit deinem Chef im Büro und denkst, wenn jetzt das Erdbeben käme und schütteln würde und ihm deutlich machen würde, dass er auf dem falschen Dampfer ist. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Boah, Feuer vom Himmel, jawohl, genau. Lass Feuer regnen. Aber was war? Der Herr war nicht im Feuer. Und dann heißt es, und nach dem Feuer kam der Ton eines leisen Wehens. Und darin begegnete Gott Elia. Und ihr Lieben, das ist ein Zeichen. Gerade dann, wenn du unter diesem Geist der Einschüchterung leidest. Gerade dann, wenn du Dinge sind, die dich deckeln wollen, die dich zurückhalten wollen. Gerade dann ist das Wichtigste für dein Leben, dass du Gott begegnest. Amen. Das Wichtigste ist, dass du Gott begegnest. Und wo begegnest du ihm? Du begegnest ihm in der Ruhe. Du begegnest ihm in der Stille. Du begegnest ihm nicht im Feuer, nicht im Sturmwind, nicht im Erdbeben, sondern im Ton eines leisen, sanften Wehens. Dort begegnest du ihm. Und das ist ganz bewusst so, weil dort rüstet Gott dich zu, um in der richtigen Weise mit deiner Situation umzugehen. Halleluja. Und genau das sehen wir auch bei all denen, die von solchen Attacken der Einschüchterung angegriffen wurden, im Alten und im Neuen Testament. Wenn sie siegreich überwunden haben, war immer das Erste, was sie taten, sie gingen zu Gott. Amen. Von Mose und Aaron heißt es, als das Volk gegen sie murrte, als die Kundschafter sie aufgebracht hatten und dieses böse Gerücht aufgebracht hatten, heißt es von Mose und Aaron, und sie fielen auf ihr Angesicht und sie schrien zu Gott. Und dann heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn erschien am Haus der Begegnung. Mit anderen Worten, sie hatten eine Begegnung mit Gott. Als David von den Amalekitern oder beziehungsweise sein Lager von den Amalekitern überfallen wurde in Ziklag, ja, 1. Samuel 30, und all die Frauen und Leute, die im Lager geblieben waren, während er mit den Männern zum Kriegszug ausgezogen war, waren als Geiseln verschleppt worden. Übrigens, Ziklag liegt ganz in der Nähe von den Orten, die jetzt am 7. Oktober von der Hamas überfallen wurden. Und dort wurden die Geiseln verschleppt. Das ist ganz interessant. Es liegt geografisch fast genau am selben Ort. Also, oder liegt in diesem Gebiet, wo die Hamas eingefallen ist. Das ist interessant. Ja? Als das David passierte, ja, das ist immer noch derselbe Geist übrigens. Ja? Damals war es die Amalekiter. Ich nenne es den Geist der Amalekiter. Du kannst immer wieder sehen, der Geist der Amalekiter ist ein wütender Geist, der gegen das Volk Gottes geht. Damals hat er in diesem Volk gewirkt. Heute wirkt er durch die Hamas und durch andere und so weiter. Das ist auch nur nebenbei. Das ist jetzt gerade Bonus nebenbei. Okay, zur Offenbarung. Halleluja. Okay, aber als das David passierte, es ging ja sogar so weit, dass seine eigenen Leute ihn steinigen wollten, weil sie sagten, die Vernichtung ist so schlimm, ist so furchtbar. Und sie wollten ihn steinigen, weil sie sagten, der hat uns da reingebracht in diese Situation, also weg mit ihm. Und was heißt es? David hat sich nicht gewehrt, David hat nicht gesagt, sein Schwert in die Hand genommen und gesagt, soll mal einer kommen. Sondern es heißt, aber David stärkte sich in Gott. Amen. David stärkte sich in Gott. Das heißt, er kam zu Gott. Er ging zu Gott als erstes. Und genau das taten auch die Apostel in Apostelgeschichte 4. Und damit schließt sich der Kreis wieder. Nämlich Apostelgeschichte 4, Vers 23. Als sie eingeschüchtert wurden, heißt es, als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Also all die Einschüchterungen, all die Drohungen, die ausgerufen wurden. Aber sie blieben nicht dabei stehen. Sie sagten nicht, okay, jetzt müssen wir darüber diskutieren. Das würden viele Gemeinden heute machen. Sie hören irgendeine Drohung von irgendwo, dann rufen sie erstmal ein Committee zusammen und sagen, so, was machen wir jetzt? Aber das machten sie nicht. Nein, es heißt, als sie von diesen Einschüchterungen hörten, im selben Moment heißt es, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott. Und sie sprachen, Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker, die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Also mit anderen Worten, sie schildern die Situation. Sie gingen zu Gott. Das Erste, was du tun solltest, wenn du merkst, da ist dieser Geist der Einschüchterung, das Erste, was du tun solltest, ist, du solltest mit dieser Situation zu Gott gehen. Du solltest ihm sagen, Herr, du siehst genau den roten Kopf, den mein Chef heute gehabt hat. Du siehst genau, was, keine Ahnung, mein Nachbar gesagt hat. Du siehst genau, was der Arzt gesagt hat. Du siehst genau diese Dinge, die gegen das stehen, was eigentlich meine Bestimmung und meine Berufung ist und was ich von deinem Wort her sehe. Du siehst es ganz genau. Du hältst ihm das hin. Du bringst das vor Gott. Du schüttest deine Seele vor Gott aus. Und dann, und das ist ganz wichtig, dann bringst du deine Seele vor Gott zur Ruhe. Ganz wichtig. Leises, sanftes Wehen. Ja? Solange du noch Schakarababababab bist, bist du noch im Feuer. Ist gut, Feuer ist gut, Feuer Gottes ist super. Verstehst du? Es ist ja nicht schlecht. Das war ja ein Teil der Offenbarung Gottes. Das ist ja das Feuer. Gott hat ja nichts gegen Feuer, er hat auch nichts gegen Erdbeben. Aber wir brauchen das sanfte, leise Wehen. Das heißt, es ist wichtig, dass du deine Seele vor Gott zur Ruhe bringst, weil in der Ruhe deiner Seele beginnt der andere Geist dich zu übernehmen. Weißt du was, du brauchst ist ein Herrschaftswechsel vom Geist der Einschüchterung zum Geist der Kraft. Amen. Und dieser Herrschaftswechsel passiert, indem du vor Gott zur Ruhe kommst, indem du einfach vor Gott bist und dich von ihm übernehmen lässt. Viele hier und auch über Livestream müssen gerade jetzt ganz neu, wirklich, was heißt müssen, dürfen, gerade jetzt ganz neu das praktizieren. Amen. Wirklich in die Ruhe Gottes einzugehen. Ich glaube von ganzem Herzen an eine Erweckung der Ruhe. Amen. Ich glaube, weißt du, wir leben in einer Zeit auch von solcher Hektik und Ablenkung und so weiter und du stresst von hier nach da, dass du gar nicht mehr merkst teilweise, was für Geister schon längst auf dir drauf sind, bis du dann schlussendlich tatsächlich vor den Herrn kommst und dann merkst du, boah, da hat sich ja einiges angesammelt. Amen. Und dann wird es Zeit, dass du aufräumst. Und du tust es, indem du zu Gott kommst, die Dinge Gott sagst und dann zur Ruhe kommst. Okay? Zur Ruhe kommst. Und da wird der Geist Gottes dich neu übernehmen. So wie er Elia neu übernommen hat. Und es ist ganz interessant. Und dann kommt der letzte Schritt zum Überwinden des Geistes. Nennen Isabel, Einschüchterung, was auch immer, Bedrohung, Angst, keine Ahnung, wie du ihn nennen möchtest. Auf jeden Fall, dann kommt der letzte Schritt. Der letzte Schritt ist, pack den Stier bei den Hörnern. Amen. Pack den Stier bei den Hörnern. Was heißt es? Eben, das heißt nicht mit Gewalt draufschlagen, sondern es heißt einfach weitergehen. Einfach weitergehen. Also ich finde es faszinierend, die Geschichte von Elia, wie er an den Horeb kommt. Und als Gott ihm begegnet und das sanfte, leise Wehen, dann fängt er erstmal an zu jammern und sagt, oh Herr, du siehst, ich habe so geeifert für dich und ich habe, was ich alles getan habe für dich und jetzt sind sie gegen mich und Isabel trachtet mir nach dem Leben und überhaupt, ich bin allein übrig geblieben in Israel, ich bin der Ärmste. Das war die klassische Selbstmitleidsparty. Amen? Klassische Selbstmitleidsparty. Übrigens, kennst du den Witz? Fällt mir gerade ein, apropos Selbstmitleidsparty, ja, von dem Teenager-Mädchen, das zu Hause einfach dachte, jetzt ist wirklich, es ist wirklich jetzt der Zeit, jetzt darf sie mal so richtig jedem Selbstmitleid den freien Lauf lassen und klagt vor der Familie und sagt, oh, keiner mag mich und alle sind gegen mich und überhaupt, was ist eigentlich überhaupt? Jeder sagt, ich bin schlecht, ich bin böse, ich bin hässlich und was weiß immer. Alle sind gegen mich, ja. Und sie jammert so richtig und breitet das alles so aus und dann kommt ihr kleiner Bruder oder sitzt ihr kleiner Bruder, sitzt daneben, spielt gerade mit der Eisenbahn und sagt, als sie gerade sagt, alle sind gegen mich, dann sagt er, hey, das ist doch gar nicht wahr, es kennen dich doch gar nicht alle. Okay, das ist dann sehr auferbauend, um einfach die Selbstmitleidsparty zu verlassen. Okay, also Elia, zurück zu Elia. Selbstmitleidsparty. Und was sagt Gott, als er ihm begegnet? Was sagt er zu ihm? Ja, Elia, ich verstehe dich. Klar, ist alles nicht so einfach. Oder was du vielleicht erwarten würdest, dass er sagt, Elia, du bist ein Mann Gottes, reiß dich zusammen, komm on, steh auf. Nein. Interessant, ich muss dir das wörtlich vorlesen, weil das ist einfach, also die Bibel ist ja echt humorvoll, ja? Und manchmal wirklich auch nüchtern und trocken, das glaubst du gar nicht. Ja? Ja, also Elia, ja, er sagt, Gott fragt Elia und sagt, was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Dein Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen, deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Ich bin allein übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach der Herr zu ihm, geh, kehre auf deinem Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn des Nimschi, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entkommt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisa töten. Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Mit anderen Worten, was sagt Gott zu ihm? Mach einfach weiter. Nächster Auftrag. Mach einfach weiter. Nächster Job. Hier, salbe den König von Aram, salbe Elisa. Und dann zum Schluss sagt er noch, und übrigens nur, dass du es weißt, ich habe noch 7000 andere. Weil er hat ja gesagt, ich bin der Einzige. Ja? Weißt du, so genial. Weißt du, sagt einfach, mach einfach weiter. Nächster Auftrag. Und ich sage dir, hier ist die entscheidende Strategie gegen jeden Geist der Einschüchterung. So nimmst du deinen Stand ein. Du nimmst deinen Stand ein, indem du klar machst, hey, ich lasse mich nicht einschüchtern. Nicht indem du anfängst zu schimpfen, nicht indem du anfängst zu jammern, nicht indem du anfängst mit Gewalt um dich zu schlagen. Nein, sondern du machst einfach weiter. Sag zu deinem Nachbarn, einfach weiter. Halleluja. Also Reinhard Bonnke hat es mal gesagt, ihr kennt ihn ja, weltbekannter Evangelist, der vor einigen Jahren zum Herrn gegangen ist. Der hat es mal gesagt und er wurde ja auch viel kritisiert. Und ich habe einige Artikel gelesen, die über ihn geschrieben wurden und es war nicht nett. Und er hat einfach gesagt, wisst ihr was, die Antwort auf meine Kritiker ist meine nächste Evangelisation. Verstehst du? Das ist die Antwort. Ich mache einfach weiter, verstehst du? Sie versuchen dich einzuschüchtern, sie versuchen dich zu hindern. Du machst einfach weiter. Weißt du, bleib bei dem. Lass dich nicht aus deiner Berufung draus bringen. Halte Kurs, das ist das Entscheidende. Halte Kurs. Gott sagte zu Elia, halte einfach Kurs. Hey, du bist mein Prophet und du hast ein paar Jobs zu erledigen noch, bevor ich dich hole. Und das machst du einfach. Und egal, was diese komische Isabel da von der Seite reinquakt, das interessiert uns gar nicht. Ja, das hat Gott gesagt. Verstehst du? Ja. Gott ist auf Isabel überhaupt nicht eingegangen. Er hat gar nicht gesagt, Elia, ich gebe dir eine besondere Kraft, um Isabel zu widerstehen. Er ist auf Isabel mit keinem Wort eingegangen. Er hat Elia auch nicht gesagt, was er mit Isabel machen soll, gar nichts, sondern hat einfach gesagt, hey Isabel, lass Isabel sein, lass ihr Zeug reden, du mach deine Sache. Amen. Weißt du, und das ist der entscheidende Punkt. Du machst deine Sache. Die Apostel, was haben sie gebetet? Apostelgeschichte 4, 31. Ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, ja, als sie zusammenkamen. Apostelgeschichte 4. Ja, das heißt, zuerst haben sie eben Gott ihre Situation gesagt. Das hatte ich schon. Ja, sie haben Gott ihre Situation gesagt. Und dann haben sie gebetet, Vers 29. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen. Also nochmal die Situation, sieh ihre Drohungen. Und dann haben sie was Interessantes gesagt. Und ich glaube, das war ein gutes Gebet. Und sie haben nämlich gesagt, gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Mit anderen Worten, füll deine Knechte mit der Kraft, einfach das weiter zu tun, was sie bisher schon getan haben. Amen. Und dann sagt er weiter, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Was ist das? Herr, lass einfach weiter das passieren, was bisher passiert ist. Lass einfach weiter das passieren, was die Pharisäer so aufgeregt hat. Deswegen wurden sie ja verhaftet wegen dem Wunder. Also gesagt, hey, lass es einfach weiter passieren. Wir wollen einfach weitergehen. Wir wollen uns gar nicht aufhalten lassen. Lass uns einfach weitergehen. Und weißt du, ich glaube, in dem Moment, als sie so gebetet haben, da hat Gott im Himmel gesagt, wow, die sind so gut drauf, das ist der Hammer. Und deswegen heißt es, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Also jetzt kam doch ein Erdbeben, Halleluja. Für die, die noch aufs Erdbeben gewartet haben, jetzt hast du es, Halleluja. Die Städte bebte und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Neu erfüllt, sie waren ja eigentlich schon erfüllt. Also, wie viele von euch haben schon gemerkt, dass wir immer mal wieder neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist brauchen? Eigentlich jeden Tag, genauer gesagt. Muss jeden Tag neu mit dem Geist der Kühnheit und der Kraft für deine Herausforderungen erfüllt werden. Jeden Tag neu. Ja, und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und was war die Konsequenz? Sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit, heißt es hier. Mit anderen Worten, sie redeten weiter mit Freimütigkeit, wie sie vorher mit Freimütigkeit geredet hatten. Ja, die Bibel macht sogar klar, sie redeten mit noch größerer Freimütigkeit, weil es heißt dann, mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Weißt du, die Dimension des Wirkens Gottes nach der Einschüchterungsattacke des Feindes, nachdem sie ihren Stand eingenommen hatten und neu mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, die Dimension des Wirkens Gottes war noch viel stärker, als sie zuvor gewesen ist. Amen. Dafür solltest du dich bereit machen. Wenn du irgendwo in deinem Leben gerade unter einer Einschüchterungsattacke stehst, irgendwo gerade dich einer aufhalten will, dich einer zurückhalten will, dir einer sagen will, so weit und nicht weiter, dich einer zurückwerfen will, dann sage ich dir, nimm deinen Stand ein und du wirst sehen, am Ende wird das, was in deinem Leben passiert, stärker sein als alles, was je zuvor passiert ist. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Du gehst deinen Weg. An der Arbeit, du gehst deinen Weg. Du nimmst deinen Stand ein. Das heißt, weißt du, das heißt eben nicht, du kämpfst nicht rum, sondern, weißt du, ich habe es schon gesagt, Isabel wird mit Sanftheit überwunden. Ja? Es gibt einen interessanten Bibelvers dazu, den hatte ich die letzten Tage immer wieder. Sprüche 25, 15. Hat mir selber gut getan. Da heißt nämlich, durch langen Atem wird ein Richter überredet und eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Oder Hoffnung für alle, durch Geduld wird ein Herrscher umgestimmt und Sanftmut kann den stärksten Widerstand brechen. Weißt du, wenn Leute dich einschüchtern wollen, wenn Leute dir das Wort abschneiden wollen, dann sag einfach in aller Liebe, in aller Freundlichkeit, lassen Sie mich bitte ausreden. Sprich einfach weiter und lass dich nicht, weißt du, lass nicht die Temperatur deines Blutes höher kochen, sondern bleib ganz cool, verstehst du? Mit Sanftmut, sag deine Sache, nimm deinen Stand ein, lass dich nicht auf Streit ein, weil auf der Ebene des Streites hat der Teufel immer gewonnen. Lass dich nicht auf Streit ein, lass dich nicht auf Machtdemonstrationen ein, weißt du, wo einer gegen den anderen, weißt du, so meine Kraft. Also die Kraft, die auf dir ist durch Jesus, wenn du im Geist der Sanftmut und im Geist der Kraft unterwegs bist, und es heißt nicht umsonst der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, es gehört zusammen. Wenn du in diesem Geist unterwegs bist, weißt du, dann gleitet alles ab, was der Wahrheit widerstehen will. Du sagst einfach, ja, es ist so. So, du lächelst, bleibst entspannt. Das ist so wie Elia. Ich glaube, nachdem er vom Horeb weggegangen ist, ist er einfach entspannt wieder nach Damaskus gegangen und sagt, okay, ich habe einen nächsten Auftrag, jetzt zahlt man den König, dann zahlt man den Elisa und so weiter. Verstehst du? Einfach ganz locker. Wenn sie dich einschüchtern wollen, was weiß ich, wenn du in der Schule zum Beispiel deinen Stand einnimmst, dass deine Kinder nicht mit perversen Sexualpädagogik, sogenannten Pädagogik konfrontiert werden sollen, und wenn du deinen Stand einnimmst und mit dem Lehrer sprichst, je nachdem, es gibt unterschiedliche Lehrer, ja, aber manchmal gibt es welche, die wollen dich vielleicht einschüchtern, die sagen dir, so geht's nicht, sie sind rückständig und überhaupt und keine Ahnung was sie dir halt alles für Labels anhängen wollen. Weißt du, dann bleib locker und sag einfach, ich habe gar nichts gegen sie. Ich will ihnen überhaupt gar nichts. Ich will nur einfach nicht, dass meine Kinder mit sowas konfrontiert werden. Und ich habe das Recht, als Erzieher zu bestimmen, womit meine Kinder konfrontiert werden und womit nicht. Es gibt das Recht der Sorgeberechtigten. Und es ist nicht an die Schule abgetreten. Einfach so. Verstehst du? Und da hat die Schule einfach auch drauf Rücksicht zu nehmen. Und das sagst du einfach, das nimmst du einfach ein, du sagst einfach, so ist es, ja, das ist die Rechtslage. Und dann strahlst du und lächelst, sagst du. Also nicht, ich hol meinen Rechtsanwalt. Nein. Sondern du lächelst und sagst. Verstehst du? Und du bringst einfach deine Argumente in aller Fröhlichkeit, in aller Sachlichkeit, und du tust so, wie wenn du den Versuch der Einschüchterung auf der anderen Seite gar nicht bemerkst. Das ist das Beste, was du tun könntest. Gar nicht bemerken, gar nicht drauf eingehen, gar nicht irgendwie, was wollen Sie mir drohen oder wollen Sie was? Oh, nein. Einfach, nee, schauen Sie, ich habe gar nichts gegen Sie. Da finden wir doch eine gute Lösung sicherlich. Aber das ist mein Standpunkt. Und wenn es um den geht, dann machst du keine Kompromisse. Das ist wichtig. Kompromisse führen zu Rückzug und Rückzug führt zum Verderben. Amen. Also, lässt du nicht zu, dass du von diesem Geist der Bedrohung in einen Kompromiss getrieben wirst. Amen. Das lässt du nicht zu. Aber du bleibst freundlich. Amen. Du bleibst locker. Eine sanfte Zunge. Ja? Das heißt, in der älteren Elberfelder heißt es, eine linde Zunge zerbricht Knochen. Das gefällt mir, eine linde Zunge zerbricht Knochen. Ja. Das siehst du, weißt du, du sprichst ganz linde und gleichzeitig hörst du so, wie die Knochen krachen. Ja. Im Geist, verstehst du? Der Widerstand wird gebrochen. Weißt du, es ist wichtig, dieses Land, Europa, braucht Christen, die ihren Stand einnehmen. nicht in einer Wut, verstehst du? Wir sind nicht Wutbürger. Nein, das sind wir nicht. Wut und Christsein passt gar nicht zusammen. Wir sind nicht irgendwelche Wütenden, die auf irgendwas wütend sind. Die böse Welt, was die alles macht. Wir sind keine Wütenden. Sondern wir haben eine linde Zunge. Aber wir sind klar. Und wir haben Einstand. Amen. Und was im Allgemeinen, gesellschaftlichen, politischen und wo auch immer gilt, gilt auch in deinem persönlichen Leben. Wenn der Feind dich versucht anzugreifen, komm mit der linden Zunge, nicht gegen den Feind, ja, sondern was heißt, wie heißt es in Bezug auf den Feind? Lukas 10, 19. Ihr werdet auf Schlangen und Skorpione treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts wird euch schaden. Die linde Zunge hast du gegenüber den Menschen, gegenüber dem Teufel bist du total klar. Amen. Du nimmst den Stand und sagst, so weit und nicht weiter. Das ist die Verheißung Gottes und auf der stehe ich, ganz egal, was irgendjemand sagt, was irgendjemand meint, darauf stehe ich. In Jesu Namen. Da bist du ganz klar. Und dann gehst du einfach weiter. Du gehst einfach weiter. Weißt du, das Interessante ist, dass Jesus nicht gesagt hat, siehe, ich habe euch Autorität und Macht gegeben, um auf Schlangen und Skorpione und auf die ganze Kraft des Feindes zu starren und sie euch anzuschauen und dabei könnt ihr euch freuen, weil es wird euch nichts schaden. Das steht nicht da. Sondern er hat gesagt, ihr werdet auf Schlangen und Skorpione und auf die ganze Kraft des Feindes treten. Das heißt, du musst gehen. Amen, du musst gehen. Du musst drauf treten, du musst einfach weitergehen. Indem du weitergehst, trittst du drauf. Also der nächste Skorpion steht vor dem nächsten Schritt. Der nächste Skorpion vor Elia war, bevor er Hazael von Damaskus zum König salbte. Aber indem er nach Damaskus ging und einfach tat, was Gott gesagt hatte, bumm, war der Skorpion unter seinen Füßen. Amen. Und genauso ist es bei dir. Du gehst und indem du gehst, trittst du auf die Skorpione und auf die Schlange. Halleluja. So mache dich nun auf, hat Gott zu Josua gesagt. Du und dieses ganze Volk und geh in das Land, das ich euch gegeben habe. Jeder Ort, auf den eure Füße treten werden, Gott hat ihn euch gegeben. Wenn du auf nichts trittst, gibt es auch kein Land. Das ist einfach. Wenn du auf nichts trittst, gibt es kein Land. Weißt du, es ist wie damals, als in der Pionierphase der Vereinigten Staaten, ja, da war diese Landnahmezeiten, wo immer die Grenze immer weiter nach Westen verschoben wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da gab es dann teilweise so Phasen, wo sie dann sagten, so, jetzt wird wieder dieses Gebiet wird jetzt für Besiedlung eröffnet. Und dann gab es wirklich, das war ein richtiges Rennen, da haben sie gesagt, so, an dem Tag, um die und die Uhrzeit geht's los und jeder so schnell wie möglich ins Land kann sein Claim abstecken. Und jeder, der was abgesteckt hatte, das gehörte ihm. Und da sind sie mit ihren Wagen und ihren Pferden losgesaust und gerast. Und manche sind schon vorher losgeritten, die wurden dann disqualifiziert. Aber weil es ging darum, möglichst schnell einfach das Land abzustecken und zu sagen, das ist meins. Und wenn es abgesteckt war, dann war es ihrs. Und dann hat es ihnen gehört und dann konnten sie da Rinder züchten oder keine Ahnung was, Salat anbauen oder was auch immer. Verstehst du? Und genau so ist es im Reich Gottes. Weißt du, das Land des Feindes, das gleichzeitig sozusagen, ich sag mal so, eigentlich ist es das verheißene Land Gottes, aber der Feind hat sich reingesetzt. Amen. Jesus hat es uns gegeben. Und eigentlich ist es so, er hat im Himmel vor 2000 Jahren den Startschuss gegeben, dass du losrennst und sagst, jawohl, das ist mein Land. Claim, claim, claim, claim, claim, claim. Hier. Jawohl, das ist es. Amen. Und so musst du sein. Halleluja. Nimm dein Land ein. Wie viele von euch sind bereit, heute Morgen neu vom Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit erfüllt zu werden? Stehen wir mal auf zusammen. Halleluja. Beginnen wir mal im Geist zu beten. Fangen wir mit dem Feuer an, okay? Halleluja. Shakaraka badadada. Halleluja. Karakadalabasikadadadada. Halleluja. Halleluja. Jesus, wir danken dir, dass du uns einen anderen Geist gegeben hast, Herr, als den Geist der 10 Kundschafter, Herr. Du hast uns einen anderen Geist gegeben, als den Jammergeist, den Elia am Horeb hatte, Herr. Du hast uns einen anderen Geist gegeben als den Geist der Einschüchterung, der Schwäche, der Kompromisse und des Rückzugs. Du hast uns einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben, Herr. Und Vater, in dem Namen Jesus gehen wir als erstes heute Morgen hier in all die Bereiche und gegen all das an, wo Söhne und Töchter in irgendeiner Weise unter Deckelung gekommen sind, unter Einschüchterung gekommen sind. Pass mal auf, fang mal an, in Sprachen zu beten. Und wenn du weißt, da ist etwas, etwas, was mich eingeschüchtert hat. Das ist etwas, was mich zurückgeworfen hat. Das ist etwas, was mich bedrängt hat in letzter Zeit. Dann bring es einfach gerade jetzt Gott. Sag es einfach Jesus. Sag ihm einfach, was die Sache war. Sag ihm einfach, Herr, du siehst, was weiß ich, du siehst die Situation an der Arbeit. Du siehst die Situation mit meinem Banker. Du siehst die Situation, die medizinische Situation. Du siehst aber die Situation mit meinen Kindern. Du siehst die Situation, wo ich meinen Stand eingenommen habe und jetzt werde ich bedroht oder jetzt werde ich eingeschüchtert. Du siehst einfach den Deckel, der da auf meiner Seele liegt. Du siehst es. Sag's ihm einfach gerade jetzt. Sag's ihm einfach in Jesu Namen. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen. Halleluja. Und jetzt beten wir weiter und wir sagen, und Herr, gib deinen Knechten Freimütigkeit. Gib deinen Knechten Freimütigkeit, das Evangelium zu verkünden. Gib deinen Knechten Freimütigkeit, um einen Stand für die Wahrheit, einen Stand für die Klarheit, einen Stand für das Reich Gottes einzunehmen in ihrem Leben, für ihre Berufung, für ihre Bestimmung. Gib deinen Knechten den Geist der Freimütigkeit. Und jetzt solltest du nochmal so richtig voll, pass mal auf, lass uns mal eine halbe Minute so richtig mit allem Feuer, mit allem, was in dir ist, mit all dem Verlangen, das du hast, dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Lass uns in Sprachen beten. Shakara namasa karara labasanda rarara. Oh, yes. Und wir sagen, komm, Heiliger Geist. Komm mit dem Geist der Kraft. Komm mit dem Geist der Kühnheit. Komm mit dem Geist der Stärke. Komm mit dem Geist der Liebe. Komm mit dem Geist der Klarheit. Oh, Shakaramanda Karabasandara. Füll deine Kinder, füll deine Söhne, füll deine Töchter. Halleluja, Halleluja. Und wir sagen in dem Namen Jesus, wir treten auf jeden Mobbinggeist. Wir sagen in dem Namen Jesus, wir treten auf jeden Geist der Einschüchterung. Tritt einfach mal drauf, alles, was ich zurückhalten will. Wir treten auf jeden Geist der Lauheit. Wir treten auf jeden Geist der Deckelung. Wir treten auf jeden Geist der Schwäche. Wir treten auf jeden Geist der Menschengefälligkeit. Wir treten auf diese Geister. Wir treten auf diese Mächte. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Und wir sagen, wir werden das Land einnehmen. Wir sagen, wir erfüllen unsere Bestimmung. Wir sagen, wir treten auf Schlangen und Skorpione und auf jede Kraft des Feindes. Und nichts wird uns schaden. Oh, da ist Klarheit. Da ist Autorität, die kommt auf dich. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Das ist ein Durchbruch. Oh, das ist ein Durchbruch gerade jetzt. Halleluja. Danke, Jesus. Nimm dein Land ein, gerade jetzt. Nimm dein Land ein. Sag jawohl, das gehört mir. In Jesu Namen, das ist meins. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Oh, da ist der Geist der Kraft. Oh, Shakaramanda, Karamanda, Sikaralalamanda. Oh, Rekananalabashi, Karananandandododo. Oh, da ist der Geist der Kraft. Oh, da ist der Geist der Kraft. Oh, da ist der Geist der Kraft. Halleluja. Oh, der Geist der Kraft. Jesus. Halleluja. Oh, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Streck dich aus. Karamanasa kananamandodo. Oh, rebererababa shakararara. Oh, rebererara shakararara. Oh, rebererara shakararara. Oh, rebererara shakararara. Und ich spüre, wie der Heilige Geist zu einigen sagen will und sagt, du wirst nicht hervorkommen. Einfach so, dass du gerade es geschafft hast. Du sagst, ja, wenn ich es nur dadurch schaffe. Du sagst, ja, wenn ich es nur schaffe. Ja, wenn ich nur einfach da einigermaßen gut durchkomme. Aber Gott sagt, nein, du wirst nicht einigermaßen gut durchkommen. Nein, du wirst es nicht einfach nur schaffen, sondern du wirst 1000-mal stärker hervorkommen aus dieser Herausforderung, als du hineingegangen bist. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, danke, Vater, dass der Stecken des Treibers zerbrochen ist, Herr. Danke, Herr, dass das Joch zerbrochen ist, Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Auch über Livestream sind einige da heute Morgen. Halleluja. Und in dem Namen Jesus sage ich, dieses Joch, das der Feind auf dich gelegt hat, dieser Geist der Einschüchterung, dieser Geist des Rückzugs in dem Namen Jesus, er ist jetzt weggebrochen von dir in Jesu Namen. Sei frei und los davon. In dem Namen Jesus, sei frei und los davon. Halleluja, Halleluja. Oh, danke Jesus. Oh, danke Jesus, danke Jesus. Karabasi kamamana. Ho, ho, ho. Oh, wie viele von euch wollen wirklich erfüllt werden mit diesem Geist der Kühnheit? Dem Geist der Kühnheit. Gleichzeitig der Geist der Besonnenheit ist, nicht der menschlichen Kraft, sondern der Kraft Gottes. Der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Oh, der Geist der Kühnheit. Oh, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Füll deine Kinder jetzt. Oh, yes, yes, yes, yes. Im stillen, sanften Wehen. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Da ist der Geist. Der Geist. Oh, in dem sanften Wehen ist der Geist der Kraft. Der Geist der Liebe. Der Geist der Stärke. Oh, das ist der Geist der Stärke. Halleluja. Oh, und ich sehe im Geist, Menschen haben gegen dich, euch teilweise gesprochen. Und da hat sich manches über Jahre als Schichten wie so draufgelegt. Aber der Geist des Herrn sagt, ich nehme diese Schichten weg. Und zwar nicht allmählich und es ist kein langer Prozess, sondern in einem Moment in Jesu Namen. Seid frei und los in Jesu Namen für die Bestimmung Gottes. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wow, hier ist stark. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für den Geist der Kraft. Danke, Jesus, für den Geist der Kraft, Herr. Danke, Jesus, für den Geist der Kraft, Herr. Jesus. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und Vater, ich danke dir für diesen Raum der Begegnung, Herr. Diesen Raum der Begegnung, Herr, wo deine Kinder dir begegnen, Herr, im sanften, stillen Wehen, Herr. Aber wo in der Mitte der größten Stille und in der Mitte der größten Ruhe der stärkste Geist auf sie kommt. Der Geist der Kraft, Herr. Der Geist der Kühnheit, Herr. Herr, danke, Herr, dass er nicht im Feuer kommt. Danke, dass er nicht im Sturmwind kommt. Danke, dass er nicht im Erdbeben kommt, Herr. Sondern dass er im stillen, sanften Wehen kommt, Herr. Und im Namen Jesus setze ich diesen Raum der Begegnung frei, Herr. Herr, für jeden Einzelnen, Herr. Herr, wo jeder Einzelne dir in diesem Raum begegnet, Herr. Oh, Jesus, und wo etwas auf sie kommt, in Jesu Namen, was vorher nicht da war. Halleluja, Halleluja. Oh, für die Schweizer, Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Puh, hier auf der Seite sind die Schweizer, hier auf der Seite sind die Österreicher heute Morgen. Halleluja. Dazwischen ist ein großer Graben. Nein, kleiner Scherz. Halleluja. Nein, nein. Halleluja. Wir sind alle eins in dem Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für den Geist der Kraft. Ja, Halleluja. Halleluja. Für Österreich. Ja. Landeinnahme. Wow. Wow. Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow. Du wirst diesem Volk das Land austeilen. Halleluja. Halleluja. Ja, sagt es zu dir, Michael aus Österreich. Ja. Ich habe die gleichen Worte gehört, die er zu Josua gesagt hat. Denn sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen gegeben habe, in Jesu Namen. Nur sei stark und mutig in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wow, Gottes Geist ist so stark hier. Halleluja. Halleluja. Er spricht zu dir. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Es ist ein anderer Geist. Ein anderer Geist. Sag mal, ein anderer Geist ist auf mir. Ein anderer Geist ist in mir. Der Geist der Kraft. Der Geist der Kühnheit. Der Geist der Liebe. Und der Besonnenheit. Ist nicht interessant, dass die vollkommene Liebe jede Furcht austreibt? Halleluja. Das heißt, zentral ist tatsächlich bei allem die Liebe, weißt du? Wir sind nicht irgendwelche Berserker, die nur irgendwo rumhauen und sagen, jetzt komme ich und überhaupt, wo hast du überhaupt, mit wem du es zu tun hast? Nein, wir sind Liebende, aber in der Liebe sind wir klare, total klare. Und ich sage dir, mit dem Teufel machen wir gar keine Kompromisse. Nein, nein, nein, nein. Halleluja. Der ist unter unseren Füßen. Sag nochmal, er ist unter meinen Füßen. Und nichts und niemand wird mich davon abhalten oder darin bremsen, meine Bestimmung zu erfüllen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Auch hier über Livestream, auch für euch ist das. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Für das Volk, das den Jubelruf kennt. Du bist der, der uns vorangeht und der uns in das verheißene Land immer mehr hineinführt und uns das Land einnehmen lässt. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Halleluja. Ja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt, ihr Lieben, lasst uns die Entscheidung, die wir vielleicht getroffen haben oder das, was wir empfangen haben, lasst es uns versiegeln mit einem Saatkorn, indem wir in diesen Raum der Kraft, der Kühnheit, der Liebe, der Besonnenheit hineinsäen, heute Morgen auch mit unseren Finanzen. Ja, wer auf den Geist sät, wird vom Geist Leben ernten. Wer in einen Boden des Geistes hineinsät, wird vom Boden des Geistes Leben ernten. Wir proklamieren heute Morgen mal wieder unsere 5 Steine. Wir hatten sie heute von David. Weißt du, das sind 5 Steine, 5 Verheißungen für den Feind in deinem Leben, der dir versucht zu sagen, dass du für Armut bestimmt bist. Okay? Der Feind hätte das gerne. Der Feind möchte dich auch in Finanzen, er möchte dich einschüchtern. Aber schau, hier sind die 5 Steine in deiner Hand. 5 Steine des Glaubens für Finanzen. So wie David 5 Steine gegen Goliath hatte, so sind hier 5 Steine gegen den Geist des Mangels, gegen den Geist der Einschüchterung auch im Bereich Finanzen. Lass uns es proklamieren, von links nach rechts die Folie durch. Gott ist es, der mir die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Gott überschüttet mich mit all seiner Gnade, damit ich in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habe, was ich zum Leben brauche und sogar noch anderen viel Gutes tun kann. Ich kenne die große Liebe und Gnade meines Herrn, obwohl er reich war, wurde er um meinetwillen arm, um mich durch seine Armut reich zu machen. Mein Gott wird mir aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ich brauche. Ich vertraue meinem Gott, der mir alles reichlich gibt, was ich brauche, um mich daran zu freuen und es zu genießen. Amen. Halleluja. Hast du es ins Auge von Goliath hineingeschossen? 5-mal. Blum, blum, blum, blum. Du bist bestimmt für die göttliche Versorgung, für den göttlichen Überfluss, für die göttlichen Fähigkeiten, überreich zu sein, heißt es im Wort Gottes, zu jedem guten Werk. Also, wenn du es noch nicht getan hast, frag ihn, was du säen sollst. Wenn du hier live vor Ort bist, kannst du die Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl nehmen, in den nächsten Tagen überweisen, wenn du eine Spendenbescheinigung möchtest, Ende des Jahres. Oder du kannst in bar geben. Wenn du über Livestream zuschaust, dann werden die Infos eingeblendet. IBAN ist die Überweisungsmöglichkeit, PayPal kannst du geben oder du kannst mit der Kreditkarte auf unsere Homepage gehen und dort deine Daten eingeben und entsprechend geben. Tu einfach das, was er dir gezeigt hat heute Morgen und hier vor Ort geben wir die Eimer durch und freuen uns am Herrn, dass seine Verheißungen ja und was sind? Amen, Amen sind. Halleluja, preist den Herrn. Und während ihr es durchgebt, habe ich noch Zeugnisse für euch und zwar will ich nicht versäumen, euch weiterzugeben, was im Café der Begegnung am Samstag vor einer Woche passiert ist, waren ca. 85 Menschen im Café der Begegnung wieder. Viele kommen immer wieder, ca. 20 waren neu im Café der Begegnung und ca. 20 Menschen haben Jesus in ihr Leben aufgenommen. Halleluja, preis den Herrn. 4 Frauen wurden von Schmerzen in den Knien geheilt, konnten sofort die Verbesserung spüren, Schmerzen sind weggegangen. Eine Frau wurde von Depression freigesetzt, eine andere wurde von Angst freigesetzt. Eine Frau wurde von Halsschmerzen freigesetzt. Einige Menschen spürten während des Gebets sehr stark die Kraft Gottes. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus, für dieses Café der Begegnung. Danke, Jesus, für die Ukrainer, die so offen sind für Jesus und wirklich, wo so viele sich zu Jesus bekehren. Und hier habe ich euch noch ein ganz, ganz starkes Zeugnis auch, was durch Gebet passiert ist. Und zwar die Frau eines Arbeitskollegen von Tobias, das müsste Tobias Kiedle wahrscheinlich sein, ist in der 24. Woche schwanger, schreibt die Astrid. Bei einer Untersuchung wurde festgestellt, dass bei dem Baby, dass die Pulmonalarterie fehlt und das Baby ein neues Herz braucht. Man könne mit extrem geringer Überlebenschance nach der Entbindung eine OP versuchen, doch das Kind wäre auf jeden Fall behindert. Für diese Woche Freitag war schon ein Termin für eine Abtreibung angesetzt. Ja, sind nicht gläubig. Okay. Wir hatten uns in unserer Glory House WhatsApp Gruppe 1 gemacht im Gebet für das Baby. Und am Dienstag berichtete uns Tobias, also im Glory House Abend, dass nach einer weiteren Untersuchung die Ärzte sagten, dass das Kind nicht behindert auf die Welt kommen würde und das Ganze mit 2 bis 3 OPs behoben werden könne. Der Abtreibungstermin findet nicht statt. Halleluja. Jetzt beten und glauben wir gemeinsam, dass ein völlig gesundes Baby zur Welt kommt. Amen. Halleluja. Amen. Gott ist für das Leben. Halleluja, Gott ist für das Leben. Danke, Jesus. Okay, sind wir durch? Dürft eure Hände ausstrecken und segnen wir die Saatkörner. Danke, Vater, für jeden Einzelnen, der gesät hat heute Morgen, Herr. Danke, Herr, dass wir es verbinden dürfen, immer wieder mit deinen Verheißungen. Du sagst in deinem Wort, gib und es wird dir gegeben werden. Ein gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes und überfließendes Maß wird in deinen Schoß gegeben werden, denn mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir wieder gemessen werden. Danke, Jesus, Herr, dass du jeden Einzelnen überfließend wiedergibst, Herr. Herr, danke, Herr, dass für Söhne Mangel keine Option ist, in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Herr, dass das Joch des Mangels zerbrochen ist, in Jesu Namen. Amen. Ich höre da ein paar Knochen brechen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Glory. Halleluja. Okay, dann lass uns nochmal zusammen aufstehen. Halleluja. Ich habe noch was ganz Wichtiges. Halleluja. Danke, Jesus. Weil vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst dir, oh, das hört sich irgendwie zu schön an, um wahr zu sein. Und irgendwie ist es aber so, dass du dich wie so disconnected fühlst, einfach von dieser Realität, dieses Geistes, des Raumes, der Kraft. Vielleicht ist es so, dass du sagst, ja, wie kann ich diesem Gott richtig begegnen? Ich kenne ihn noch gar nicht richtig. Vielleicht hast du noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Das Wort Gottes sagt, dass wenn wir zu Jesus gehören, dann haben wir ein klares Zeugnis, eine Gewissheit in unserem Herzen, dass das so ist. Und deswegen, wenn du heute Morgen hier im Raum bist oder über Livestream zuschaust, und du hast noch nicht diese Gewissheit, dass du ein Kind Gottes bist. Du hast noch nicht diese Gewissheit, dass Jesus in deinem Herzen lebt. Oder aber du hast vielleicht schon mal Jesus bewusst aufgenommen in deinem Herzen, hast dich zu ihm bekannt, aber irgendwie bist du wieder weggekommen im Laufe der Monate, Jahre, sind Dinge dazwischen gekommen, vielleicht ist Sünde dazwischen gekommen und heute Morgen bist du hier und du fühlst dich aber wie abgeschnitten von Gott. Du hast nicht wirklich diese Verbindung, auch in diese Räume, in der Herrlichkeit Gottes. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt, die Beziehung zu ihm ist entscheidend. Ich habe es letzten Sonntag schon gesagt, Vitamin B ist auch in geistlichen Dingen entscheidend. Und die entscheidende Beziehung in der unsichtbaren Welt, die entscheidende Beziehung vor Himmel und vor Hölle, vor Himmel und vor Erde, ist deine Beziehung zu Jesus. Deine Beziehung zu Jesus macht den alles entscheidenden Unterschied. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, Pastor Georg, bitte bet für mich, dass ich in diese Beziehung zu Jesus hineinkomme. Bet für mich, dass ich möchte einfach heute Morgen hier einen Anfang machen oder einen Neuanfang machen, wirklich in meiner Beziehung zu Jesus. Dann ist jetzt deine Gelegenheit. Dann möchte ich mit dir und für dich beten und ich wirklich in diese Beziehung zu Jesus mit hineinnehmen. Und wenn du das möchtest, dass ich da mit dir und für dich bete, dann einfach da, wo du bist, streck einfach kurz deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Ja, super, ist noch jemand da, streck einfach deine Hand aus, weil wir wollen jetzt gleich zusammen, da hinten ist auch jemand, da ist auch jemand, super, super, Gott sieht deine Hand, streck einfach deine Hand aus, wenn du sagst, jawohl, ich möchte das heute Morgen hier festmachen, ich möchte wirklich mit in dieser Gewissheit leben, dass ich ein Kind Gottes bin, ich möchte von heute an wirklich in Klarheit und Wahrheit und Kühnheit und Kraft vorangehen, Halleluja, und nichts und niemand soll mich mehr stoppen, einfach ist noch jemand da, ich habe glaube 3 oder 4 Hände gesehen, ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das, streck einfach deine Hand noch aus, wenn du sagst, ja, ich möchte da auch dabei sein, jetzt gleich bei dem Gebet, weil wir werden jetzt gleich zusammen beten und ich möchte dich einfach bitten, wenn ihr eure Hand gehoben habt, einfach die ihre Hand gehoben haben, kommt ganz schnell hier zu mir, weil ich möchte euch einfach die Hand kurz auflegen und mit euch beten. Das Wort Gottes sagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dass er der Herr ist. Hallo, grüß dich, herzlich willkommen. Schön, Halleluja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ist noch jemand da, der sagt, ich möchte, komm ruhig näher. Ja, keine Angst. Ich beiß normalerweise nicht. Meistens. Schatz. Halleluja. Okay, du möchtest auch noch dazu kommen. Super. Herzlich willkommen. Ist noch jemand da, der noch, da kommt noch jemand. Komm dazu, ja. Halleluja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Super. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Halleluja. Ist noch jemand da, der dazukommen möchte? Dann einfach jetzt beten wir gleich zusammen. Jetzt ist deine Chance. Okay? Halleluja. Schließt einfach eure Augen, wenn ihr hier vorne seid. Und auch jeder, der im Raum ist, schließt einfach eure Augen. Wenn du über Livestream zuschaust und sagst, dieses Gebet ist auch für mich, ich möchte das mitbeten, dann ist es auch für dich. Du kannst uns gleich nachher eine E-Mail schreiben und sagen, ich habe dieses Gebet mitgebetet. Und dann wollen wir dir was Kleines zuschicken und einfach Kontakt mit dir aufnehmen. Dann schließ einfach jetzt deine Augen und jetzt beten wir zusammen. Sag einfach mit mir gemeinsam, Vater im Himmel, ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche deinen Geist, den Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Herr, ich habe ohne dich gelebt. Aber ich danke dir, dass du Jesus Christus gesandt hast, um die Kluft zwischen mir und dir zu überbrücken. Danke, Jesus, dass du vor 2000 Jahren wegen meiner Sünde am Kreuz gestorben bist. Für mich, stellvertretend. Du hast den Tod auf dich genommen, den ich eigentlich verdient gehabt hätte. Vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe. Ich empfange dich jetzt, Jesus, als meinen Herrn und Erlöser. Komm in mein Herz. Erfülle mich mit deinem Geist. Nimm mich mit zum Vater. In Jesu Namen bete ich. Amen.